وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Euer Gott ist ein einziger Gott. Es gibt keinen Gott außer ihm, den Allerbarmer, den Barmherzigen. Und wenn ihr, um diese Wahrheit zu erkennen, Zeichen benötigt, dann إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. In der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied oder auch in der Aufeinanderfolge von Nacht und Tag, in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt. Und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Liqaumi ya'qilun, die Aql besitzen, die Verstand besitzen und ihn auch benutzen, um die Wahrheit zu finden. Das heißt, wer Tawhid finden möchte, wer diesen Ein-Gott-Glauben finden möchte, der muss die Schöpfung betrachten. Aber viele betrachten die Schöpfung und sind trotzdem blind für all die Zeichen, die Allah vor unseren Augen ausgebreitet hat. Sie sind blind dafür, dass wer kontrolliert, mal kommt ein Ostwind, mal weht ein Westwind. Das Wasser hat Eigenschaften, dass ihn das Wasser befähigt, tonnenschwere Schiffe tragen zu können. Wer hat das alles kontrolliert? Wer hat das alles geschaffen? Und trotzdem gibt es von den Menschen manche, wie es in der nächsten Aya heißt, und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Aber diejenigen, die wirklich glauben, sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Sind stärker oder auch am stärksten in ihrer Liebe zu Allah. Und warum nehmen manche Menschen anstatt Allah oder neben Allah Götzen anstatt als seinesgleichen an? Denn in jedem Menschen ist diese naturgemäß, diese Bedürfnis gelegt, dass er über sich etwas sehen möchte. Über sich, dem er bereit ist, alles zu opfern, die stärksten Emotionen, Gefühle, Furcht, diesemjenigen zu opfern. Und wenn er die Wahrheit dann halt nicht findet, dann nimmt er ohne jede Basis von Wahrheit oder von Beweiskraft, nimmt er das, was er hier und da findet. Seien es Legenden, seien es selbstgezimmerte Götzenbildnisse, seien es Geschichten der Früheren, denen Glaube geschenkt wird. Ja, weil derjenige, der das Wahre nicht erlangt, der gibt sich dann mit dem, was er hier und da als Ersatz findet, zufrieden. Und was tun sie dann? Sie lieben es so, wie man Allah lieben sollte. Ja, und wir sind dann froh, das machen wir ja nicht, Gott sei Dank. Wir sind ja keine Götzenanbeter. Ja, wir tun das ja nicht. Doch, denn das ist nicht nur möglich mit Götzen. Oft sind es sogar Personen oder Dinge oder vielleicht sogar ganz abstrakte Konzepte, die diesen Platz im Herzen einnehmen. Nämlich welchen? Dass man es mehr als Allah liebt. Oder vielleicht so, wie Allah liebt. Dort fängt ja genau der Schirk. Die Mörgerterei fängt ja genau hier an. Wie sind denn die Gläubige? Allah beschreibt sie. Sie sind am stärksten in ihrer Liebe zu Allah. Zu Allah sind sie dieses eine Gefühl, diese stärkste Liebe. Das heißt nicht, dass man nicht andere Dinge lieben kann. Natürlich liebt man andere Dinge, Familie, Kinder. Viele Dinge sind einem lieb auf Erden, aber am liebsten ist einem Allah. Und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesichtigt werden, erkennen würden, dass alle Stärke Allah gehört und dass Allah streng im Strafen ist. Das heißt, manche Erkenntnisse wird man leider, Allah möge uns alle bewahren, wird man erst haben, manche Erkenntnisse wird man erst haben, wenn man die Strafe sieht. Dann wird diesen Menschen klar, dass bei Allah die ganze Macht ist. Und wann ist das? Wenn diejenigen, denen Gefolgschaft geleistet worden ist, sich von denen lossagen, die Gefolgschaft geleistet haben. Und sie die Strafe sehen und die Verbindungsstricke zu ihnen abgeschnitten sind. Ja, alle anderen Persönlichkeiten, Götzenbildnisse, was auch immer, alles, was einen von Allah wegführte, alle werden einen alleine lassen. Alle Verbindungen werden durchgeschnitten werden. Das heißt, aufpassen. Was immer, ja, jeder fragt sich jetzt von uns, was ist immer mit mir? Was ist immer in der Versuchung, was versucht ständig, mich von Allah, vom Dien, von der Religion wegzuführen? Denn am Tag der Auferstehung wird diesesjenige oder dieses Etwas nicht mehr mit mir sein. Und ich werde alleine dastehen. Ist es wert, die Liebe zu Allah für solch etwas zu opfern? Was wird passieren? Und diejenigen, die Gefolgschaft geleistet haben, sagen, hätten wir doch eine Möglichkeit zur Wiederholung. Dann würden wir uns von ihnen lossagen, so wie sie sich von uns losgesagt haben. Das heißt, noch eine Chance und dann würden wir diesen Menschen nicht mehr folgen oder diesen Konzepten oder diesen Götzenbildnissen. Wir würden sie dann lossagen, uns von ihnen, so wie sie uns heute auch im Stich lassen. So wird Allah ihnen ihre Werke zeigen als gramvolle Reue über sie, und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. O ihr Menschen, esst von dem, was es auf der Erde gibt, als etwas Erlaubtem und Gutem, und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. Ja, das heißt, weil manche gehen dann vielleicht in die andere Richtung, auch ein Extrem, und sagen, Religiosität ist selbst auferlegte Verzichtsübungen, Opfer. Ja, in den Dingen, die Allah aber als erlaubt und gut schon ein Befehl gegeben hat. Das ist erlaubt und gut. Ihr könnt das benutzen, ihr könnt das genießen. Deswegen auch das ist ein Vorangehen von Shaitan, dass er den Menschen selbst auferlegte Gesetze gebietet, die Allah nicht geboten hat. Und folgt nicht den Fußstapfen von Shaitan. Ja, geht nicht dorthin, wohin er euch führen will. Er befiehlt euch nur Böses und Schändliches und dass ihr gegen Allah aussagen sollt, was ihr nicht wisst. Ja, das heißt also, über Allah zu sprechen, ohne Wissen, das ist etwas was? Etwas, was Shaitan einem eingegeben hat. Und wenn man zu ihnen sagt, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, sagen sie, nein, vielmehr folgen wir dem, worin wir unsere Väter vorgefunden haben. Was denn? Auch wenn ihre Väter nichts begriffen und nicht rechtgeleitet waren? Also ist das nicht das Kriterium für Folgeleisten, Rechtleitung und Begreifen? Ja, das heißt ja auch, dieses Wissen haben, Begreifen, das sind bei Allah sehr wichtige Eigenschaften oder Dinge, um die man sich bemühen sollte. Denn Allah spricht hier über das blinde Folgen. Wir haben an einer anderen Stelle schon gelesen, dass einmal das blinde Folgen Bani Israel vorgeworfen wurde, den religiösen Führern. Ja, diese ungebildete Schicht folgt einfach blind der gebildeten Schicht. Das hatten wir vorhin schon besprochen. Hier wird das blinde Folgen der Vorväter benannt. Ja, und ohne Wissen, kein Begreifen und trotzdem folgt ihr. Das Gleichnis derjenigen, die ungläubig sind, ist wie jemand, der etwas nachschreit, was nichts hört außer Stimmen und Zurufen. Taub, stumm, blind. So begreifen sie nicht. Allah beschreibt hier mit einem Gleichnis diejenigen, die blind folgen. Er beschreibt sie wie Vieh. Sie verstehen nichts, aber wo der Hirte hintreibt, mit seinem bestimmten Rufen und Schreien, gehen sie einfach hinterher. Ohne zu begreifen, ohne zu verstehen, folgen sie einfach blind. Was ist zu tun? O, die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, und seid Allah dankbar, wenn ihr ihm allein dient. Ja, nutzen, genießen, kein Problem. Seid aber nur Allah dankbar. Das ist, was Allah von euch sehen möchte. Ja, was für eine schöne Religion. Wir essen und genießen, sind Allah dankbar und dabei machen wir Ibadah. Dabei sind wir in gottesdienstlicher Handlung. So schön ist unsere Religion, dass wir im Genuss noch Belohnung von Allah bekommen. Verboten hat er euch nur den Genuss von verendetem Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Wer sich aber in einer Zwangslage befindet, ohne es zu begehren oder das Maß zu überschreiten, für den ist es keine Sünde. Allah ist allvergebend und barmherzig. Also genießt, esst, trinkt, seid dankbar. Verboten ist nur der Genuss von Verendetem, also das, was selber stirbt, ohne dass man es schlachtet, Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Also alles, was für Götzen, irgendwelche Altare, alles, was für Gräber, was im Namen von etwas anderem als Allah geschlachtet wurde. Das ist dann genauso haram, verboten zu verzehren, wie das zum Beispiel Verzehr von Schweinefleisch wäre. Und obwohl das alles zu einem solchen Maße verboten ist, trotzdem macht Allah eine Ausnahme und sagt, nein, in bestimmten Lagen, Zwangslagen, das Leben ist in Gefahr. Dann, wenn man es nicht begehrt oder dabei das Maß überschreitet, also noch mehr isst, als nötig ist, um zu überleben und im Herzen auch einen Wunsch danach hat und es genießt, das Schweinefleisch zum Beispiel zu verzehren, wenn das nicht der Fall ist und man das nur so viel davon nimmt, um sein Leben zu bewahren, dann ist das keine Sünde. So flexibel und so großzügig hat Allah unsere Religion für uns gestaltet. Diejenigen, die verheimlichen, was Allah von der Schrift herabgesandt hat und es für einen geringen Preis verkaufen. Sie verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Und Allah wird zu ihnen am Tage der Auferstehung weder sprechen noch sie läutern. Für sie wird es eine schmerzhafte Strafe geben. Hier spricht Allah wieder von den Ulama, den Gelehrten der Ahlul Kitab. Es war eine Sitte unter ihnen geworden, gang und gäbe, dass sie selbst erfundene religiöse Rechtssprüche den Leuten Freigaben und die Leute folgten diesen blind. Und diese werden hier von Allah getadelt, aus Strengste getadelt. Das, wie könnt ihr für den Nutzen des Diesseits, um eure Interessen zu wahren, solches tun? Etwas, was ihr selber erfunden habt, was nicht auf dem Wahren, auf der Wahrheit fußt, dass ihr das den Leuten gebt und die Leute folgen euch auch noch blind, nur um bestimmte Belohnungen, Geschenke der Menschen, um Interesse zu wahren, um solches entgegenzunehmen. Gebt ihr den Menschen Rechtsaussagen oder gebt ihr den Menschen Dinge, die gemäß ihren eigenen Wünschen sind? Ja, für solch ein Verhalten wird es schmerzhafte Strafe geben. Das sind diejenigen, die das Irregehen für die Rechtleitung erkauft haben und die Strafe für die Vergebung. Wie beharrlich sind sie gegenüber dem Höllenfeuer. Ja, also Allah spricht wirklich im strengsten Ton über solch ein Verhalten mit der Religion, auf diese Art und Weise umzugehen. Dies, weil Allah die Schrift mit der Wahrheit offenbart hat. Und diejenigen, die über die Schrift uneinig sind, befinden sich wahrlich im tiefsten Widerstreit. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Nicht darin besteht die Güte. Güte auch und Birr ist auch die Frömmigkeit, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Ja, also nicht im Folgen von einer bestimmten Richtung ist die Frömmigkeit, sondern vielmehr in was? Sondern Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt. Und was noch? Und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, den Sohn des Weges, das ist der Reisende, der Sohn des Weges ist der Reisende, den Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt. Was noch? Das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet, also von eigenem Besitz einen Pflichtteil auch für bestimmte Zwecke hergibt. Und diejenigen, die ihre Verpflichtung einhalten, wenn sie eine eingegangen sind. Und diejenigen, die standhaft bleiben, in Not, Leid und in Kriegszeiten. Das sind diejenigen, die wahrhaftig sind. Und das sind die Gottesfürchtigen. Ja, nicht nur einfach in eine bestimmte Richtung einreihen, ohne dabei wirklich einen Iman zu haben, ohne dabei wirklich auch Leistungen zu vollbringen, die der Iman halt erfordert. Und allein wegen diesem bestimmten in der Richtung gewendet sein, sich schon für Frömmigkeit ausübend halten. Nein, sondern Frömmigkeit bei Allah, Güte bei Allah ist all dies, was er hier uns genannt hat. Und direkt nach Iman, nach Glauben, wird hier auch das Ausgeben genannt. Also direkt nach Iman in dieser Liebe zu Allah etwas von dem abgeben, was man auch liebt, nämlich den Besitz. Ja? Dann das Gebet wird auch danach genannt. Also alles Dinge, die wir dann auch wirklich praktisch ausrichten und tun und nicht nur einfach reine Lippenbekenntnisse sind. Und interessant ist auch, dass die Bedürfnisse der Schöpfung, ja, der Weise, der Arme, Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, Reisenden, Bettlern, Loskauf von Sklaven. Das sind alles die Bedürfnisse der Schöpfung. Ja, so lieb ist also Allah, dass man auch für diese sorgt. Ja, und all dies zu tun, das sind dann die Muttaqun, das sind dann die Gottesfürchtigen. Das sind dann diejenigen, die so leben, dass sie Allahs Zufriedenheit suchen und Allahs Unzufriedenheit vermeiden. Allah sprach von Güte, von Frömmigkeit und jetzt wird ab hier über einige Gesetze im islamischen Recht gesprochen werden. Das, was hier jetzt als erstes erwähnt wird, ist Qisas, die Wiedervergeltung. Und zwar wird gesagt, O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch Wiedervergeltung für die Getöteten. Der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven und das Weib für das Weib, also die Frau für die Frau. Doch wenn einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, so soll die Verfolgung der Ansprüche in rechtlicher Weise und die Zahlungsleistung auf ihn auf ordentliche Weise geschehen. Das ist eine Erleichterung von eurem Herrn und Erbarmung. Wer aber nach diesem eine Übertretung begeht, für den gibt es eine schmerzhafte Strafe. Also damit wird gesagt, dass derjenige, der gemordet hat, dass auch nur der oder ihm wieder vergolten wird. Also auch nur er wird bestraft. Ob das jetzt eine Frau war, ein Knecht war, ein Mann war. Ja, also nicht ein anderer muss für ihn herhalten. Wenn aber vergeben werden soll, ist das auch möglich. Dann wird halt bestimmte Geld oder bestimmte Besitz bezahlt um diese Zahlungsleiste wird dann in rechtlicher, ordentlicher Art und Weise ausgerichtet, wenn derjenige, die Erben des Opfers, bereit sind, das zu tun. Ja, in all diesem ist eine Erleichterung, weil man das Gesetz an sich ist eine Erleichterung von Allah, weil somit Gerechtigkeit auch hergestellt wird, und auch in diesen verschiedenen Angeboten, dass man kann Wiedervergeltung üben, die Autorität des Landes kann Wiedervergeltung üben, oder die Vergebung kann auch ausgeübt werden, die Zahlungsleistung kann gegeben werden, und darin ist eine Erleichterung von Allah. In der Wiedervergeltung liegt Leben für euch, o die ihr Verstand besitzt, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Vorgeschrieben ist euch, wenn sich einem von euch der Tod naht, sofern er gut hinterlässt, ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und nächsten Verwandten in rechtlicher Weise zu treffen, als eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Ja, also Gottesfürchtigen, schon wieder erwähnt. Also hier kommt noch eine andere Handlungsweise der Muttaqin, der Gottesfürchtigen. Also Gottesfurcht ist nicht nur in einer bestimmten Sache, im Gottesgedenken, im Gebet stark zu sein und fleißig zu sein und fertig. Nein, sondern Allah erwähnt Essen und Dankbarkeit, Allah erwähnt das Geld ausgeben, Allah erwähnt das Gebet, natürlich, all dies muss sich verdient werden, in all diesen muss man sich anstrengen und bestreben, und all dies bezeugt davon, dass man Taqwa hat. Ja, und hier wird angesprochen, die Wasiyya, ein Vermächtnis zu schreiben, und das Vermächtnis soll dann auch korrekt geschrieben werden, deswegen heißt es auch, wer es aber abändert, nachdem er es gehört hat, also es wird diktiert und derjenige, der es gehört hat, der ändert es einfach ab, so liegt dessen Sünde nur bei demjenigen, der es abändert. Allah ist allhörend und allwissend. Ja, also wenn Vermächtnis gemacht wird, soll es korrekt sein, korrekt aufgeschrieben werden. Und aber, in der nächsten Eier heißt es dann, wer aber von Seiten eines Erblassers Abweichung oder Sünde befürchtet und zwischen ihnen schlichtet, den trifft keine Sünde. Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, also wenn das Vermächtnis, der Vermächtnismacher, also Erblasser, soll auch wirklich dann korrekt sein. Wenn jemand Sünde tut, dann ist die Sünde nur auf ihn. Unrecht soll aber trotzdem vermieden werden. Deswegen eine Änderung, um Unrecht zu vermeiden und Einigung zu schaffen, das ist dann, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist dann etwas, worin keine Sünde mehr liegt. Ja, also wir sehen hier auch immer, der rote Faden ist eigentlich immer, Unrecht zu vermeiden. Ja, also wer schreibt und sieht, es wird gerade Unrecht getan, der soll versuchen, es ändern zu lassen, sich bemühen, um dieses Unrecht nicht entstehen zu lassen. O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Also Siyam, das Fasten, das war auch vorigen Völkern, vorigen Gläubigen schon vorgeschrieben. Das ist nicht etwas, was nur uns gegeben wurde, so eine schwere, schwere Sache. Und wieder wird Taqwa, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Ja, la'allakum tattaqun. Wieder wird Taqwa erwähnt, das ist die bewusste Wendung zu Allah, die Furcht vor seiner Unzufriedenheit. Seid achtsam, folgt nicht blind, folgt Allahs Zufriedenheit. Ja, und das Fasten macht mit den Herzen genau das. Ja, man übt Verzicht, man tut etwas, was nur Allah sieht. Keiner kann dir ansehen, dass du fastest. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch darüber in einem Hadith, As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Das Fasten ist nur für mich und ich werde es entlohnen, ich werde es belohnen. Ja, und solch eine Einstellung, die soll eigentlich immer da sein. Wenn wir in einem Monat im Jahr sogar das Erlaubte lassen können, Essen und Trinken ist eigentlich erlaubt, wenn wir das sogar in diesem Monat lassen können, dann können wir doch in unserer normalen Routine im normalen Alltag auch das Verbotene lassen. Ja, dieser Monat soll wie ein Training sein, wie eine Motivation für unser gesamtes Leben. Sonst wer von uns wäre freiwillig dazu in der Lage, 10, manchmal sogar 12 Stunden, kommt auf die Jahreszeit an, nicht zu trinken, nicht zu essen? Wer würde so verzichten? Ja, kein anderes Gesetz könnte die Menschen so sehr binden, wie Allah subhanahu wa ta'ala es mit diesem Befehl mit uns schafft. Nur um eine Verkehrsregel durchzusetzen. Wie viele Mittel sind dafür nötig? Ja, da müssen Geräte aufgestellt werden, Menschen müssen eingesetzt werden, um eine kleine Sache durchzusetzen. Hier, Allah befiehlt und die Menschen üben Verzicht. Das ist ein Wunder von Allah. Ja, und Allah zeigt uns damit auch, schaut auf euer Potenzial, schaut, was ihr eigentlich schaffen könntet, wie viel in euch drinsteckt. Ja, das ist wie mit dem Gehirn, der größte Teil des Gehirns wird gar nicht benutzt von uns. So ausbaubar sind diese Dinge noch. Ohne übliche Nahrung, mit viel weniger Schlaf, weil wir stehen dann auch nachts auf und nehmen diese Mahlzeit zu uns. Mit dem Extragebeten, die meisten von uns freiwillig verrichten. Salat al-Tarawih und diese anderen, Qiyam al-Layl, das Aufstehen in der Nacht. Mit all diesem, keiner nie hat jemand von jemand erfahren, der wegen diesen Dingen gestorben wäre. Weil wenn jemand krank ist, muss er sowieso nicht fasten. Ja, also so viel könntet ihr schaffen. Wenn ihr das in einem Monat so viel mehr schaffen könnt, dann könnt ihr auch im normalen Alltag das wenigstens schaffen, was Allah schaffen, euch davon fernzuhalten, was Allah unzufrieden machen würde. Ayyamun ma'dudat. Keine Sorge. Es sind abgezählte Tage. An bestimmten Tagen solltet ihr nur fasten. Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Und denjenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Also obwohl das so eine bindende Verpflichtung ist von Allah, trotzdem hier wieder Ausnahmen erwähnt und Ausnahmen erlassen. Für den Reisenden, für den Kranken, für ältere Menschen, die nicht mehr dazu in der Lage sind. Ja? Und trotzdem sagt Allah, wer freiwillig Gutes tut, mehr speist, mehr Arme speist, ja, das ist besser für euch. Und Fasten ist besser für euch, wenn ihr es nur wissen würdet. Ja, wenn es heißt, also wenn es um Allahs, auch mit diesen Armen speisen und wer Gutes tut, Allah weiß schon, Allah sieht das, was ihr an Gutem tut, dass wenn es um Allahs Gebot und um Allahs Zufriedenheit geht, dass wir auch nicht zu viel immer abmessen und zählen, dass wir gerne geben, gerne Gutes tun, ja, dass wir gerne auch für Allah opfern. Ja, und wenigstens versuchen, soweit wir schaffen, es versuchen, Allahs Geboten zu folgen. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist. Ja, Ramadan und Koran zusammen erwähnt. Und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Allah will für euch Erleichterung. Er will für euch nicht Erschwernis, damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den Größten preist, dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf das ihr dankbar sein möget. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. Jetzt hatten wir eben Ramadan und Koran. Ja, so wie Koran im Monat Ramadan auf unsere Herzen wirkt, ja, das ist was ganz Besonderes. Und jetzt in diesem Vers haben wir Ramadan und Dua, das Bittgebet. Wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Ja, also Dua wird nach dem Vers genannt, in dem Ramadan erwähnt wird. Weil in Dua, die Dua des Fastenden, das Bittgebet des Fastenden wird akzeptiert. Während wir das Fasten brechen, ist eine Zeit, wo die Duas akzeptiert werden. Wenn wir nachts aufstehen und beten, ist eine Zeit, wo die Duas akzeptiert werden. Das Fasten an sich ist eine ununterbrochene Leistung von Ibadah. Ja, das sind also sehr gesegnete Tage, sehr besondere Tage, in denen viel Allah angebetet und Bittgebet gemacht werden sollten und seiner gedacht werden sollte. Deswegen vielleicht auch sogar vor Ramadan schon überlegen, was man Allah alles bitten will. Ja, weil oft ist so, dann kommt der Zeitpunkt und die Zeit ist da und wir sind dann meistens, was wollte ich jetzt nochmal, was war nochmal wichtig? Und ja, wir nutzen die Zeit nicht so sehr aus, wie man sie ausnutzen könnte. Deswegen vielleicht sogar vorher schon überlegen, nochmal, da'watu sa'im la turad. Die Da'wa, die Dua, das Bittgebet des Fastenden wird nicht abgelehnt. Ja, das sind ganz wichtige Tage, die 10 letzten Nächte im Ramadan, auch nochmal ganz besonders. Dann Laylatul Qadr, noch besonderer als besonders. Ja, das sind also ganz besondere Tage, Allah möge uns eingeben, dass wir diese nutzen können. Ja, und das Wichtigste, wenn wir wollen, dass die Bittgebete akzeptiert werden, Allah sagt, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, sie sollen auf mich hören, sie sollen auf Allah hören und glauben. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf das sie besonnen handeln mögen. Ja, weil Shaitan wird immer natürlich versuchen, Zweifeln zu sehen und sagen, ja, deine Dua wird ja eh nicht akzeptiert. Guck, ist ja nichts passiert. Ja, deswegen nein, hört auf Allah und Allah wird eure Dua. Bittet Allah und ihr werdet sehen, was Allah für euch tut. Erlaubt ist es euch, in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Was für eine schöne Aspekt und Beschreibung der ehelichen Beziehung wird hier uns dargelegt. Kleidung füreinander. Ja? Ihr schützt euch einander. Die Geheimnisse werden nicht nach außen getragen. Ja, man ist Schutz und auch Bedeckung füreinander. Man schmückt auch einander. Ja, man erhebt die schönen Aspekte voneinander. Man passt aufeinander auf. Und zwar wird hier gleich für gleich genannt. Also die Frauen sind euch, Ehemännern, ein Kleid. Und genauso umgekehrt ist es dieselbe Art von Beziehung. Ja, nicht nur immer erwarten. Rechte kriegt man nicht durch Entreißen. Geben. Und dann kommt auch etwas zurück. Ja, dieser Schutzaspekt. Diese Bedecken von Geheimnissen, von Mängeln auch. Kleider bedecken auch unsere Mängel, die wir nicht anderen zeigen möchten. Die bedecken auch unsere Scham. Ja, und wenn wir nicht bedeckt wären, würden wir uns selber erniedrigen. Ja, die Kleidung erhebt uns auch, sie ist ein Schmuck für uns. Ja, also viele, viele Aspekte, die hier in sehr kurzer Darlegung uns dargelegt werden, damit wir auch ein bisschen vielleicht darüber nachdenken. Jetzt war es so, in den Ramadan-Nächten gab es erstmal kein Gebot über, nämlich was? Den Beischlaf in der Ehe, über diese bestimmte eheliche, körperliche Beziehung. Und die Leute zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Gefährten, waren im Zweifel, ist das jetzt erlaubt, ist das nicht erlaubt? Und weil es halt eine Zweifelangelegenheit war, sie machten es dann doch, aber weil es eine Zweifelsache war, fühlten sie sich doch irgendwo schuldig. Deswegen hat Allah hier dann gesagt, dass nein, erlaubt ist es euch, in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt. Ja, das ist dieser Betrug, nämlich im Zweifel trotzdem das machtet, obwohl ihr nicht ganz sicher wart. Und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Von jetzt an verkehrt mit ihnen. Mit verkehrt ist diese eheliche Beziehung, körperliche Beziehung gemeint. Und trachtet nach dem, in den Ramadan-Nächten, und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Und esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Ja, und hier erfahren wir auch, dass sogar der eheliche Verkehr auch als Ibadah gilt oder als Folgen von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da gibt es ja auch dieses Hadith, wo die Gefährten sich wunderten, dass, ja Rasulullah, einer von uns folgt eigentlich seiner Neigung oder sogar Trieb. Und darin ist Belohnung von Allah. Und es wurde geantwortet, ja, denn wenn er das Unerlaubte machen würde, also außerhalb der ehelichen Bindung, dann wäre es ja eine Sünde. Ja, also das heißt, ja, das sind sehr schöne Aspekte unserer Religion. Und dann heißt es auch, esst und trinkt, das ist auch wieder Ibadah, bis dann, und dann mit diesem Faden, was Allah hier andeutet, ist diese Morgendämmerung gemeint, dieser bestimmte Zeitpunkt, das ist das Fastenlimit. Ja, also ab dann müsst ihr wieder fasten, und zwar dann, bis dann die Nacht einbricht, bis die Sonne untergegangen ist. Und das zeigt auch wieder Ramadan hier, Disziplin und auch, mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein, Time-Management beibringt auch. Ja, wirklich sehr bewusste, aufmerksame Art und Weise, sein Leben zu verbringen. Du bist ständig am Himmel am Gucken, oder in unseren Zeiten gucken wir eher auf die Uhr. Und das ist Training für das gesamte Leben. Ja, so viel Bindung, wie wir mit dem Fastenbrechen umgehen, dass wir uns ständig gebunden halten. Keiner hält sich sehr weit weg von irgendeinem Ort ein. Entweder ist er eingeladen und geht irgendwo hin zum Fastenbrechen, oder er geht wieder nach Hause. Ja, er ist auf einmal sehr pünktlich, auch wenn er vielleicht sonst sehr unpünktlich wäre. Aber fürs Fastenbrechen sind wir alle vor Ort, mehr oder weniger. Ja, das heißt, das gibt natürlich auch ja, diese Pünktlichkeit, dieses bewusste Wahrnehmen der Zeitänderung, wann wird es hell, wann wird es dunkel, ein sehr bewusstes, sehr aufmerksames Leben, und das ist etwas, was Allah uns auch anerziehen möchte. Ja, und natürlich gibt es auch Einschränkungen. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Also, تُبَاشِرُوهُنَّ, diese bestimmte eheliche Beziehung, der Beischlaf mit den Frauen ist hier, mit den Ehefrauen ist hiermit angedeutet. Und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätten zurückgezogen habt. Ja, also wenn ein Mann sich entscheidet, ihr Itikaf zu machen in der Moschee, ja, natürlich, wenn etwas erlaubt ist, heißt das natürlich nicht, dass man es überall und zu jedem Zeitraum tun kann. Allah hat das hier wieder eingeschränkt, dass nein, verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätten, Moscheen, zurückgezogen habt. Dies sind die Grenzen Allahs. So kommt ihnen nicht zu nah. So macht Allah den Menschen seine Zeichen klar, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Ja, das sind die Grenzen von Allah. Zu Taqwa, zu Gottesfurcht gehört es, die Grenzen Allahs nicht nur einzuhalten, sondern noch nicht mal in ihre Nähe zu geraten.